Leere kann man nicht steigern. Das wurde sehr schnell klar, als ich dich heute Morgen das erste Mal so sah. Zwar blitzte dein Höschen, doch nicht dein Verstand. Diese Attitüde, sie bringt mich an des Wahnsinns ran. Denn du bist geistig nackt und total verblendet. Oh, du bist geistig nackt und menschlich. Ja, du bist menschlich entfremdet. Von dem, was du gesagt hast, ist nicht viel geblieben. Sag mir, in welche Ecke soll ich dich nur schieben? Ob nun sein oder nicht sein, ist dir einerlei. Und das, was du Gehirn nennst, es hat heute Hitze frei. Denn du bist geistig nackt und total verblendet. Oh, du bist geistig nackt und menschlich, ja, du bist menschlich entfremdet. Du bist geistig nackt. Du bist geistig nackt. Du bist geistig nackt. Du bist geistig, du bist geistig nackt. Was kümmert dich die Welt? Was kümmert dich das Leben? Für eine Handvoll Geld wirst du dich hingeben. Das macht zwar keinen Sinn, doch jede Menge Spaß. Und genau darauf kommt es an. Ganz genau, das war's. Denn du bist geistig nackt und total verblendet. Oh, du bist geistig nackt und menschlich, ja, du bist menschlich entfremdet. Du bist geistig nackt. Du bist geistig nackt. Du bist geistig nackt. Du bist geistig, du bist geistig nackt. Oh, du bist geistig nackt. Du bist geistig nackt. Du bist geistig nackt. Du bist geistig, du bist geistig nackt. Du bist geistig nackt. Du bist geistig nackt. Du bist geistig nackt. Du bist geistig, du